Test 7, Teil 3. Du hörst 5 kurze Gespräche. Du hörst jeden Text einmal. Wähle bei den Aufgaben 11 bis 15 die richtige Lösung, A, B oder C. Lies jetzt die Aufgabe 11. Aufgabe 11. Welche Musikinstrumente magst du? Ich mag sehr gern Gitarre und Flöte. Aber am liebsten mag ich Klavier. Flöte finde ich schrecklich. Gitarre und Klavier gehen ja noch. Welches Musikinstrument gefällt dir denn am besten? Schlagzeug finde ich super, weil meine Lieblingsmusik Rock ist.